Erster Petrus und Johannes sprachen zum Volk. Dann kamen die Priester, der Tempelhauptmann und die Sadduzäer. Zweiter, sie waren wütend. Petrus und Johannes lehrten das Volk. Sie sagten, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Dritter, sie nahmen Petrus und Johannes fest. Sie blieben bis zum nächsten Morgen im Gefängnis. Es war schon Abend. Vierter, viele Menschen hörten die Worte. Sie glaubten an Jesus. Es waren etwa 5000 Männer. Fünfter, am nächsten Tag trafen sich die Führer in Jerusalem. Die Ältesten und Schriftgelehrten waren auch da. Sechster, der hohe Priester Annas war da. Auch Kaiphas, Johannes und Alexander waren da. Andere Priesterfamilien waren auch anwesend. Siebter, sie brachten Petrus und Johannes vor sich. Sie fragten, mit welcher Kraft habt ihr das getan? Oder in welchem Namen? Achter, Petrus war voll vom Heiligen Geist. Er sagte zu ihnen, ihr Führer des Volkes und Ältesten, neunter, heute müssen wir antworten. Es geht um die gute Tat an einem kranken Mann. Wer hat ihn geheilt? Zehnter, ihr und ganz Israel sollt wissen, dieser Mann steht gesund vor euch. Jesus Christus aus Nazareth hat ihn geheilt. Ihr habt Jesus gekreuzigt. Aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Elfter, Jesus ist der Stein. Ihr Bauleute habt ihn nicht gewollt. Aber er ist der wichtigste Stein geworden. Zwölfter, nur durch Jesus gibt es Rettung. Es gibt keinen anderen Namen auf der Welt. Durch diesen Namen können wir gerettet werden. Dreizehnter, sie sahen, wie mutig Petrus und Johannes sprachen. Sie wussten, dass sie keine Gelehrten waren. Sie wunderten sich. Sie erkannten, dass sie mit Jesus waren. Vierzehnter, der geheilte Mann stand bei ihnen. Die Führer konnten nichts dagegen sagen. Fünfzehnter, sie schickten Petrus und Johannes aus dem Gerichtssaal. Dann sprachen sie miteinander. Sechzehnter, sie sagten, was sollen wir mit diesen Männern tun? Sie haben ein Wunder getan. Alle in Jerusalem wissen das. Wir können es nicht leugnen. Siebzehnter, das soll sich nicht weiter im Volk verbreiten. Wir werden sie bedrohen. Sie sollen nicht mehr über diesen Namen sprechen. Achtzehnter, sie riefen Petrus und Johannes zurück. Sie befahlen ihnen, sprecht nicht mehr über Jesus. Lehrt nicht mehr in seinem Namen. Neunzehnter, Petrus und Johannes antworteten, ist es richtig vor Gott? Sollen wir euch mehr gehorchen als Gott? Entscheidet das selbst. Zwanzigster, wir können nicht aufhören, über das zu sprechen, was wir gesehen und gehört haben. Einundzwanzigster, die Führer drohten ihnen. Dann ließen sie sie frei. Sie konnten sie nicht bestrafen. Das Volk lobte Gott für das Wunder. 22. Der Mann, der geheilt wurde, war über 40 Jahre alt. 23. Als sie frei waren, gingen sie zu ihren Freunden. Sie erzählten, was die Priester und Ältesten gesagt hatten. 24. Ihre Freunde hörten das. Sie beteten gemeinsam zu Gott. Sie sagten, Herr, du hast den Himmel gemacht. Du hast die Erde und das Meer gemacht. Du hast alles darin gemacht. 25. Du hast durch den Heiligen Geist gesprochen. Dein Diener David, unser Vater, hat gesagt, warum sind die Völker so wütend? Warum planen sie nutzlose Dinge? 26. Die Könige der Erde sind gekommen. Die Herrscher haben sich versammelt. Sie sind gegen den Herrn und gegen seinen Christus. 27. In dieser Stadt haben sie sich versammelt. Sie waren gegen deinen heiligen Diener Jesus. Du hast ihn gesalbt. Herodes und Pontius Pilatus waren dabei. Auch die anderen Völker und die Menschen aus Israel. 28. Sie taten, was du schon geplant hattest. Dein Wille ist geschehen. 29. Herr, sieh ihre Drohungen. Gib deinen Dienern Mut. Sie sollen dein Wort freisprechen. 30. Strecke deine Hand aus zur Heilung. Lass Zeichen und Wunder geschehen. Das soll durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus sein. 31. Als sie gebetet hatten, bebte der Ort. Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Sie sprachen das Wort Gottes mutig. 32. Die vielen Gläubigen waren wie ein Herz und eine Seele. Niemand sagte, dass etwas nur ihm gehört. Sie teilten alles miteinander. 33. Die Apostel sprachen mit großer Kraft. Sie erzählten von der Auferstehung von Jesus Christus. Alle Menschen mochten sie sehr. 34. Es gab keine armen Menschen unter ihnen. Manche besaßen Land oder Häuser. Sie verkauften es. Sie brachten das Geld vom Verkauf. 35. Sie legten das Geld zu den Aposteln. Die Apostel verteilten es. Jeder bekam, was er brauchte. 36. Ein Mann hieß Josef. Die Apostel nannten ihn Barnabas. Das bedeutet Sohn des Trostes. Er war ein Levit aus Zypern. 37. Er verkaufte ein Feld, das er hatte. Er brachte das Geld. Er legte es zu den Aposteln.